Book 2 85 Fragen Vergangenheit 1 أسئلة الماضي 1 أسئلة الماضي 1 Wie viel haben Sie getrunken? كم شربت؟ كم شربت؟ Wie viel haben Sie gearbeitet? كم اشتغلت؟ كم اشتغلت؟ Wie viel haben Sie geschrieben? كم كتبت؟ كم كتبت؟ Wie haben Sie geschlafen? كيف نمت؟ كيف نمت؟ Wie haben Sie die Prüfung bestanden? كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ Wie haben Sie den Weg gefunden? كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ Mit wem haben Sie gesprochen? مع من تكلمت؟ مع من تكلمت؟ Mit wem haben Sie sich verabredet? مع من تواعدت؟ مع من تواعدت؟ Mit wem haben Sie Geburtstag gefeiert? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Wo sind Sie gewesen? أين كنت؟ أين كنت؟ Wo haben Sie gewohnt? أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ Wo haben Sie gearbeitet? أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ Was haben Sie empfohlen? بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ Was haben Sie gegessen? ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ Was haben Sie erfahren? ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ Wie schnell sind Sie gefahren? كم كانت سرعتك في السير؟ كم كانت سرعتك في السير؟ Wie lange sind Sie geflogen? كم مدة طيرانك؟ كم مدة طيرانك؟ Wie hoch sind Sie gesprungen? كم الارتفاع الذي قفزته؟ كم الارتفاع الذي قفزته؟ Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.